1. ICH such suflucht beim Herrn, daher frage ich mich, warum am mir ratet, why ein Vogel in die Berge zu fliehen, mich vor der Gefahr in Sicherheit zu bringen. 2. Man muss erkennen, dass die Gottlosen bereits ihr Bogen spannen und die Fehl auf der Seine bereitlegen, mausdem Hinterhalt auf Menschen mit or Frichtigem Hazen zu schießen. 3. When die gesellschaftlichen und moralischen Grundpfeilers erstort werden, stellt sich die dringend Frage, was ein rechtschaffener Mensch in einer solchen Situation überhaupt noch ausrichten kann. 4. Der Herr befindet sich jedoch in seinem heiligen Palast und regiert von seinem himmlischen Thron aus, wobei die gesamte Menschheit aufmerksam beobachtet und prüft. 5. Waren der Herr die Rechtschaffenen einer Prüfung untersieht, empfindet ein tief Abneigung gegenüber den Gottlosen und all jenen, die Freud und gewalttätigem Handeln haben. 6. A word über die Ungerechten ein Strafgericht hier in Brechen lassen, das durch Feuer, Schwefel und Glühendwind gekennzeichnet ist, was das ihnen zugedacht Schicksal darstellt. 7. Die der Herr selbst gerecht ist, schatz der Gerechtheiten über als, weshalb die Aufrichtigen die Ehre haben werden, in seiner Gegenwart zu verweilen.